Weiter, wie immer. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Wir sind angekommen, die Geschwister, bei Surat Quraysh, Surah 106. Und als Erinnerung für diejenigen Geschwister, die heute zum ersten Mal dabei sind, wir haben uns vorgenommen, dass wir zumindest die letzten Suren des Koran intensiver durchgehen, zusammen lesen, verstehen. Denn das sind diejenigen Suren, die wir im Gebet meistens lesen. Und deswegen ist es sinnvoll, dass man versteht, was man sagt. Und wir müssen bei Surat Quraysh ankommen. Mal gucken, wie weit wir kommen. Vielleicht machen wir Juz'u Amma. Allahu A'lam. Gucken wir mal, was Allah subhanahu wa ta'ala für uns geschrieben hat. Ich lese erstmal wie immer die Übersetzung in deutscher Sprache vor. Bismillahirrahmanirrahim. Im Namen Allahs, des Alabamas, des Barmherzigen. Für die Vereinigung der Quraysh, ihre Vereinigung während der Reise des Winters und des Sommers, so sollen sie dem Herrn dieses Hauses dienen, der ihnen Speise nach ihrem Hunger gegeben und ihnen Sicherheit nach ihrer Furcht gewährt hat. Weil es so schnell war, noch einmal. Für die Vereinigung der Quraysh, ihre Vereinigung während der Reise des Winters und des Sommers, so sollen sie dem Herrn dieses Hauses dienen, der ihnen Speise nach ihrem Hunger gegeben und ihnen Sicherheit nach ihrer Furcht gewährt hat. Wir bitten Allah subhanahu wa ta'ala, dass unsere Sitzung segnet und dass er uns Verständnis gibt über diese Sura, sodass die Bedeutung in unser Herz gelangt und dass wir umsetzen, was Allah subhanahu wa ta'ala von uns verlangt hat. Denn grob können wir sagen, dass Allah azza wa jal die Leute von Quraysh in erster Linie anspricht. Aber ist das ein Grund dafür zu sagen, dass diese Sura uns nichts angeht und dass sie nur an Quraysh gerichtet ist? Die Antwort lautet, wie wir öfter und zahlreich gesagt haben, nein. Denn wenn Allah subhanahu wa ta'ala eine bestimmte Gruppe anspricht im Koran, wie zum Beispiel das Volk der Schrift oder zum Beispiel nur die Kinder Israels oder nur die Leute von Quraysh oder andere, dann bedeutet das indirekt, dass wir auch daraus Lehren ziehen müssen. Und wenn Allah azza wa jalla uns berichtet über die Kinder Israels und was sie getan haben und nicht getan haben, dann ist das eine indirekte Lehre für uns, dass wir ihnen nicht nachmachen sollen. Und deswegen sagen die Gelehrten, auch wenn die Ayat gerichtet sind an eine bestimmte Person, so sind sie nicht nur ausschließlich für diese Person gemeint, sondern für jeden anderen ist sie eine Lehre. Im Namen Allahs des Alabamas des Herzigen, darüber haben wir schon zuvor gesprochen in Surat Al-Fatiha. Diese Sura erstmal, Surat Quraysh, ist gemäß der meisten Gelehrten eine mekkanische Sura. Also ist das mekkanische bedeutet, dass sie vor der Hijra unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam herabgesandt worden ist. Allah sagte für die Vereinigung der Quraysh. Erst einmal, die Sura heißt Quraysh. Was ist Quraysh? Quraysh ist der Beiname oder der Beiname eines der Stammesväter dieses Volkes. Das heißt, es gibt einen Stamm, der heißt Quraysh. Und das nennt man auf Arabisch Qabila. Und diese Qabila ist wiederum unterteilt. Das ist in verschiedene Buton und so weiter und so fort. Die Experten über diese verschiedenen Ansab, die Herkünfte der Leute, die wissen, die haben bestimmte Bezeichnungen für diese Unterteilungen. Und der Oberbegriff ist der Begriff der Qabila. Und diese Qabila, aus dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam kommt, heißt eben Quraysh. Und woher kommt das Wort Quraysh? Da gibt es verschiedene Ansichten darüber, die uns jetzt nicht weiter interessieren. Aber Allah azza wa jalla sagte, für die Vereinigung der Quraysh, da müssen wir ein bisschen noch einmal zurückkehren zu der Sira unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam. Denn bevor wir über den Propheten sallallahu alaihi wasallam eigentlich gesprochen haben, haben wir über die Zustände der arabischen Halbinsel gesprochen und ein ganz wichtiges Ereignis erwähnt. Und zwar unser Prophet alaihi salatu wassalam heißt der Muhammad, dann ist er der Sohn von Abdullah, dann ist er der Sohn von Abdul Muttalib und dann kommt ein Mann namens Hashim. Und dieser Hashim, der sozusagen der Urgroßvater unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam, er hat etwas Bestimmtes gemacht und das nennt man eben diesen Ilaf. Ilaf bedeutet sinngemäß etwas vereinigen, sich an etwas gewöhnen oder gewöhnt haben. Und man sagt auch auf Arabisch, Allafa bayna qulubihim, das heißt, er hat die Herzen miteinander vereint. Er hat die Herzen vereint. Und hätte Allah subhanahu wa ta'ala nicht die Herzen, unsere Herzen hier vereint, dann würden wir nicht zusammen hier sitzen. Und was hat Hashim gemacht? Der hat etwas ganz Einfaches gemacht. Er hat, weil ihr wisst ja, und darum geht es ja in der Sura hauptsächlich, es geht, also Entschuldigung, nicht hauptsächlich, aber eine Sache wird hier angesprochen, und zwar die Reisen des Winters und im Sommer. Diese Handelskarawanen, die ihre Reisen gemacht haben, sie brauchten einen sicheren Weg. Und dieser Weg, der, um den zu sichern, hat Hashim zusammengefasst, einfach den Leuten, den Stämmen, die auf dem Weg nach Damaskus bzw. in Richtung Jemen lagen, er hat sie einfach eingebunden in seinen Handel. Er hat einfach gesagt, wenn ihr dafür sorgt, dass unsere Karawanen sicher durchreisen können, dann geben wir euch einen Teil davon ab. Und so hat er die verschiedenen Stämme, er hat sozusagen eine Straße gebildet durch Arabien von Nord nach Süd, und so hat er die Leute miteinander vereint, eben durch den Handel, weil jeder etwas davon gehabt hat. Ansonsten wären eben Banditen immer gekommen, hätten die Karawanen abgehalten und dann hätte Quraysh nichts zu essen gehabt. Unser Herr subhanahu wa ta'ala hat die Herzen der Menschen vereint durch den Iman. Und das ist sicherlich die stärkste Art der Vereinigung. Und deswegen, als die Muslime später nach der Auswanderung des Propheten stärker geworden sind und auch militärisch aktiv waren, dann haben sie natürlich es geschafft, genau die Quraysh an der richtigen Wunde zu treffen. Das heißt, sie haben dann die Karawanen der Qurayshis aufgehalten und einfach eingenommen. Ich sage nicht überfallen, weil das war ja rechtmäßig. Sie waren ja im Krieg miteinander. Ja? Und das bekannteste Beispiel ist Badr. Das bekannteste Beispiel, das war der Grund. Die Handelskarawane kam und die Muslime sind dahin und wollten das einfach nehmen. Und so haben sie sozusagen sie wirtschaftlich unter Druck gesetzt, weil die haben ja, sie haben ja alles von ihnen genommen, ihre Häuser, ihr Hab und Gut. Und sie haben manche von ihnen erst weggehen lassen, wenn er alles hergegeben hat. Und so haben sie sich gesagt, gut, irgendwie müssen wir unser Recht wieder zurückkriegen. Und da es Krieg war, konnten sie so etwas problemlos machen. Das ist, worum es hier geht. Das ist, was gemeint mit Ilaf. Das ist, was hier gemeint mit Ilaf oder auch Ilaf. Auf Arabisch Ilaf oder Ilaf. طيب. Die Ayah heißt am Anfang für die Vereinigung der Quraysh. Was heißt für die Vereinigung der Quraysh? Es gibt darüber mehr als eine Ansicht unter den Tafsir-Gelehrten und das gehört zu den verschiedenen Ansichten, die sich nicht gegenseitig ausschließen. Also nicht immer, wenn du irgendwo liest, die erste Ansicht ist das, die zweite Ansicht ist das, die dritte Ansicht ist das, sind das immer Ansichten, die sich gegenseitig ausschließen. Das kann natürlich sein. Wenn einer sagt, das ist halal und der andere sagt, das ist haram, dann schließt sich das gegenseitig aus. Aber wenn ich erklären will, warum Allah subhanahu wa ta'ala das Wort für hier gesagt hat, also im Arabischen natürlich li, und das Arabische, ich sage das manchmal, ich sage das manchmal, Allah gesagt, und sage ich auf Deutsch, aber ich denke, ihr versteht sehr wohl, dass natürlich der Koran auf Arabisch ist. Dann spricht nichts dagegen, dass es mehr als einen Grund gibt, warum das Wort li auf Deutsch für hier vorkommt. Die eine Erläuterung erklärt sich im Laufe der Verse, wie wir sie sehen werden. Deswegen schiebe ich sie auf. Die zweite Erläuterung besagt, liebe Geschwister, dass diese Sura im Zusammenhang steht mit der Sura vorher. Wir werden die Sura vorher, jetzt lese ich sie ganz kurz einmal vor, Surat Al-Fil, ohne dass wir jetzt näher darauf eingehen, weil wir kennen eigentlich die Geschichte von Al-Fil, aber das machen wir inshallah bei der nächsten Sitzung. Das heißt, Surat Al-Fil ist eine kurze Sura, geht wie folgt. Im Namen Allahs des Allerbarmes des Barmherzigen. Also wir wollen jetzt gucken, Warum sagt Allah für die Vereinigung der Quraysh? Allah sagte, also es geht in Surat al-Fil jetzt, siehst du nicht, wie dein Herr mit den Leuten des Elefanten verfuhr? Ließ er nicht ihre List verloren gehen und sandte gegen sie Vögel in aufeinanderfolgenden Schwärmen, die sie mit Steinen aus gebranntem Lehm bewarfen und sie so wie abgefressene Halme machte? Ihr wisst, zusammengefasste Geschichte, Abraha kam aus dem Jemen mit einem Heer aus Elefanten, zum Teil aus Elefanten. Und was wollte er? Er wollte die Kaaba zerstören. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat seine Armee zurückgewiesen und viele sind dabei gefallen, dadurch, dass er Schwärme von Vögeln geschickt hat, die sie beworfen haben, mit gebranntem Lehm, wie es hier übersetzt ist. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala in der Sura danach, für die Vereinigung der Quraysh. Also haben viele Mufassirun, viele Tafsir-Gelehrte gesagt, dass Allah subhanahu wa ta'ala das alles geplant hat mit Abraha zur Zeit vor dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Erstmal die Sache mit der Vereinigung der Quraysh, das was Hashim gemacht hat. Danach, das war Teil des Planes Allah subhanahu wa ta'ala. Danach kam Abraha und wollte diese Vereinigung der Quraysh sozusagen zerstören, weil die Quraysh, das Wichtigste für sie war die Kaaba und deswegen hatten sie überhaupt ihren Wert gehabt dort. Und hat Allah subhanahu wa ta'ala ihn und seine Armee zurückgewiesen. Und all dies hat Allah subhanahu wa ta'ala gemacht als Gunsterweisung, als Ni'mah für die Leute von Quraysh. Versteht ihr also Zusammenhang? Als würde Allah sagen, das was ich gemacht habe mit Abraha und seiner Armee, habe ich gemacht für euch und eure Vereinigung, die ihr habt. Denn hätte ich euch nicht dabei geholfen, Abraha abzuwehren, denn die Quraysh konnten nicht, ihr kennt die in der Geschichte, die Sira, die Leute konnten, sie haben gar nichts gemacht. Sie haben gesagt, naja, Allah wird sich auf jeden Fall um sein Haus selbst kümmern, weil wir können uns eh nicht wehren gegen ihn und seine Armee. Und Allah hat sie zurückgewiesen, all dies, damit diese Vereinigung der Quraysh bestehen bleibt und damit sie weiterhin in Sicherheit leben können und ihr weiterhin ihren Handel treiben können. Für die Vereinigung der Quraysh. Dann sagt Allah in der zweiten Ayah, ihre Vereinigung während der Reise des Winters und des Sommers. Das ist das, worauf ich gerade eben hingewiesen habe. Im Winter sind sie wie die Vögel in den Süden gegangen, weil es dort wärmer ist, und haben ihre Reise dorthin gemacht mit ihren Handelskarawanen. Und im Sommer eben in den Norden in Richtung Ascham. Ascham ist alles da oben, was man in Damaskus und Umgebung, also gehört auch Syrien dazu, heutige Libanon dazu, Palästina dazu, Allahu a'lam. Jordanien natürlich auch. Ja. Der Prophet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam hat gesagt in einem Hadith, hat Imam al-Suyuti in seinem Al-Jam'a al-Sahih aufgenommen, Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala, sagte, der Hadith ist Hassan. Da sagte der Prophet alayhi salatu wassalam, فضل الله قريشا بسبع خصال لم يعطها أحد قبلهم ولا يعطاها أحد بعدهم. Das heißt, Allah Azza wa Jal hat die Quraysh mit sieben Dingen ausgezeichnet oder geehrt. Niemand anderes hat diese sieben Dinge bekommen und niemand anderes nach ihnen wird diese sieben Dinge bekommen. فضل الله قريشا أني منهم. Erstens, er sagte, Allah hat Quraysh dadurch begünstigt und geehrt, dass ich einer von ihnen bin. Die zweite Sache. وَأَنَّ الْحِجَابَةَ فِيهِمْ Entschuldigung, وَأَنَّ النُّبُوَّةَ فِيهِمْ Und dass das Prophetentum bei ihnen gekommen ist. Also unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Drittens, وَأَنَّ الْحِجَابَةَ فِيهِمْ Al-Hijaba, was es gemeint ist, sich um das Haus zu kümmern. Das Haus ist die Kaaba. Von Hajaba. Hajaba heißt abwehren, gemeint es sich um das Haus zu kümmern. Alles, was damit, was mit Pflege zu tun hat, mit dem Schlüssel der Tür der Kaaba und alles, was damit zu tun hat. Drei. Oder da sind wir schon. Eins, zwei, drei. Dann sagt er, وَأَنَّ السِّقَايَةَ فِيهِمْ. السِّقَايَة gemeint ist, dass die Quraysh, Allah hat sie dadurch begünstigt, mit der Quelle von Samsam. Und dass sie, die Pilger, die dorthin gekommen sind, dass die Ehre hatten, sie zu tränken, also Wasser zu geben, zum Trinken. وَنَصَرَهُمْ عَلَى الْفِيلِ. Und er hat sie gegen die Elefanten siegreich werden lassen. Du hast ihm Sieg verholfen. وَعَبَدُوا اللَّهَ عَشْرَ سِنِينَ لَا يَعْبُدُهُ غَيْرُهُمْ. Und es gab eine Phase, in denen sie Allah Azza wa Jal 10 Jahre lang angebetet hatten, in einer Zeit, in der niemand anders Allah angebetet hat. وَأَنزَرَ اللَّهُ فِيهِمْ سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ لَمْ يُذْكَرْ فِيهَا أَحَدٌ غَيْرُهُمْ لِإِلَافِ قُرَيْشِ. Und Allah hat im Koran eine Sura herabgesandt, in der niemand anderes erwähnt wird außer sie. لِإِلَافِ قُرَيْشِ. Hat der Prophet S.A.W. dann diese Teil der Sura gelesen. Insofern, gleich werden wir verstehen, deswegen Allah sagte nämlich im dritten Vers, so sollen sie dem Herrn dieses Hauses dienen. Jetzt verstehen wir inshallah schon die zweite Erläuterung für das Wort für die Vereinigung der Quraysh. Das heißt, Allah Azza wa Jalla sagt, ich sage das in meinen Worten wieder, dafür, dass ich euch diese Gunst erwiesen habe und ihr vereinigt seid und ihr Sicherheit habt, deswegen sollt ihr mir danken und alleine dienen. Okay? Das heißt, das erste Wort für, im Sinne von deswegen oder wegen. Also wegen der Vereinigung der Quraysh. Wegen ihrer Vereinigung während der Reise des Winters und des Sommers sollen sie dem Herrn dieses Hauses dienen. Denn es gibt nichts Gerechteres, als dass du demjenigen dienst, der dir etwas Gutes getan hat. Und die dritte Erläuterung, Erklärung der Tafsir-Gelehrten ist, dass sie gesagt haben, das Wort für, also li'ila fi Quraysh oder li'ila fi Quraysh, bedeutet, wenn sie schon nicht mir alleine dienen wollen, aufgrund aller Gunsterweisungen, die ich ihnen erwiesen habe, so doch zumindest wegen dieser einen Gunsterweisung. Dass ich sie vereint habe und dass ich ihnen dieses Haus zur Verfügung gestellt habe. Denn was wäre Quraysh, wenn die Kaaba dort nicht wäre? Ich meine, selbst wenn du heutzutage dahin gehst, ist alles in Mekka ist nur Tijara. Alles. Entweder sind es Hotels und die leben alle davon, dass es die Kaaba gibt. Oder sind Restaurants. Die leben davon, dass die Menschen dort sind. Ja, okay, warum sollen die Menschen nach Mekka gehen? Was gibt es in Mekka außer die Kaaba? Und ich bin sicher, jeder von euch, der in Mekka war und in Medina war, jeder sagt, Medina ist eigentlich viel schöner von der Landwirtschaft her und so. Mekka ist, die Kaaba befindet sich in einem Tal und das war's. Ich meine, Ibrahim alayhi salatu wassalam hat sich ja nicht umsonst Sorgen gemacht, als er seinen Sohn und seine Gattin dort ausgesetzt hat. Naja, weil dort nichts war, gar nichts. Nicht einmal eine Wasserquelle, hat es damals dort gegeben, als er sie dort ausgesetzt hat. Das wurde erst danach später, ist erst später dann entstanden. Allah sagte, so sollen sie dem Herrn dieses Hauses dienen. Der Herr dieses Hauses, gemeint ist der Besitzer dieses Hauses, und Rabb auf Arabisch, eine der Bedeutungen von Rabb, ist der Besitzer. Deswegen sagen wir, dass, wenn wir sagen, Allah subhanahu wa ta'ala ist Rabb, unser Rabb, dann übersetzen wir das im Deutschen meistens mit Herr, aber wir müssen wissen, dass im Arabischen unter Rabb gibt es bestimmte Dinge, die man darunter versteht. Und unter anderem der Besitzer, der Eigentümer. Und deswegen ist Allah Rabbus Samawati wal Ard. Das heißt, der Herr oder der Besitzer oder der Eigentümer, der Himmel und der Erde und alles, was dazwischen ist. Der Herr dieses Hauses, das Haus natürlich die Kaaba, damit gemeint. Der ihnen Speise nach ihrem Hunger gegeben und ihnen Sicherheit nach ihrer Furcht gewährt hat. Mekka, liebe Geschwister, war kein Ort der Landwirtschaft, wie wir darauf hingewiesen haben. Und dazu lesen wir eine Ayah in Al-Quran al-Karim, die Allah subhanahu wa ta'ala uns mitgeteilt hat. Und zwar sagte er in Surat Ibrahim, in der 35. Ayah, und als Ibrahim sagte, mein Herr, mache diese Ortschaft sicher und lasse mich und meine Kinder es meiden, Götzen zu dienen. Was ich damit sagen will, ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala das Dua von Ibrahim erhört hat. Und dass die Sicherheit, die wir heutzutage dort genießen, walhamdulillah, keiner hat auch Angst haben, wenn er in ganz Arabien ist, walhamdulillah, ist aufgrund des Duas von Ibrahim alayhi salatu wassalam. Also Allah subhanahu wa ta'ala hat diesen Dua erhört und deswegen ist es dort sicher. Und die zweite Ayah, die deutlich darauf hinweist, finden wir auch ebenfalls im Koran, am Ende des ersten Juz'a, der Seite 19. Und zwar sagte Allah, also ich lese die Übersetzung gleich vor, und gedenkt, als Ibrahim sagte, mein Herr, mache dies zu einer sicheren Ortschaft und versorge ihre Bewohner mit Früchten, wer von ihnen an Allah und den jüngsten Tag glaubt. Was wir sehen, wie die Übereinstimmung ist, der Dua für Sicherheit, auf Arabisch Amen. Und hier sehen wir, dass Sicherheit ist eine Ni'ma von Allah subhanahu wa ta'ala. Im Gegensatz zu Leuten, die mit Sicherheit nicht zufrieden sind. Sicherheit ist eine Ni'ma von Allah subhanahu wa ta'ala. Und wie wir auch in der Sira sehen, da als es Sicherheit gab und Frieden gab zwischen den Muslimen und anderen, hat die Da'wa ihren Höhepunkt erlebt. Ganz im Gegensatz zu Zeiten, wo es keine Sicherheit gab. Aber der zweite Teil ist ein Zusatz im Vergleich zu anderen Eiern. Und versorge ihre Bewohner mit Früchten. Und dann sagt aber Ibrahim, wer von ihnen an Allah und den jüngsten Tag glaubt. Das heißt, Ibrahim a.s., der hatte starken Wala und Bara. Ja, also der wollte überhaupt nicht, dass irgendein Kafir etwas zu essen oder trinken bekommt. Ganz so ausgedrückt. Ja, der konnte das nicht mit ansehen. Warum? Die Frage ist, hat Allah subhanahu wa ta'ala den Dua erhört, wie Ibrahim das gesagt hat? Nein. Allah subhanahu wa ta'ala, seine Barmherzigkeit war noch größer. Ibrahim wollte die Versorgung nur für sie haben, wie Nuh a.s. Steigt mal Surat Nuh auf, Ende der Dua, macht einen schönen Dua gegen die anderen. Dieser Dua wurde zugunsten aller Menschen anders erhört, als Ibrahim es wollte. Der Grund natürlich dafür ist, um das kurz hinzuweisen, weil wir sind ja eigentlich nicht bei Surat al-Baqarah, aber ich darauf hinweisen, und zwar sagte nämlich Allah subhanahu wa ta'ala in der 124. Surah, 124. Ayah, und gedenkt, als Ibrahim von seinem Herrn mit Worten geprüft wurde, da befolgte er sie. Allah subhanahu wa ta'ala hat bestimmte Sachen, es ist, über die wir ausführlich gesprochen haben, Ibrahim auferlegt, dass er sie machen muss. Und Ibrahim befolgte sie. Allah sagte dann, ich will dich zu einem Imam für die Menschen machen. Dann sagte Ibrahim a.s. und von meiner Nachkommenschaft, das heißt, mache auch meine Nachkommenschaft, meine Kinder und so weiter, auch zu Imamen. Und dann sagte Allah subhanahu wa ta'ala, mein Bund erstreckt sich nicht auf die Ungerechten. Das heißt, das gilt nur, dieser Bund gilt nur für jemanden, der, sage ich mal jetzt salopp ausgedrückt, gläubig ist. Nur für die Gläubigen, aufrichtig Gläubigen gilt dieser Bund. Deswegen hat Ibrahim verstanden, ach so, ich darf den Dua nur machen für mich und meinesgleichen. Und deswegen, als er nachher Dua gemacht hat für Essen und Trinken für dort in Mekka, hat er gesagt, aber bitte nur für den, der an Allah glaubt und an den jüngsten Tag. Und da hat Allah gesagt, nee, so geht's hier, weißt du ja. Wer an Allah sagte, wer aber ungläubig ist, den lasse ich ein wenig genießen, Essen, Trinken. Hierauf zwinge ich ihn in die Strafe des Höllenfeuers. طيب, kommen wir zurück. Insofern sehen wir, dass die Sicherheit und das Stillen des Hungers und Durstes eine Gunst erweisen ist von Allah und nicht anderes ist als ein erhörtes Dua von Ibrahim a.s., was Allah von ihm erhört hat. Jetzt stellt euch vor, was für eine Belohnung Ibrahim a.s. erwartet, der diesen Dua gesprochen hat und der Grund dafür war. Und deswegen gibt es keinen Grund, dass man zu wenig Dua macht. Wenn man Dua macht, liebe Geschwister, hat der Prophet a.s. uns versprochen, dass einem entweder wird einem der Dua erhört in diesem Leben. Oder es wird einem Belohnung bereitgehalten im Jenseits. Für den Dua, den du gemacht hast. Und das ist sicherlich besser als das Erste. Weil Belohnung im Jenseits ist besser als, dass dein Dua erhört wird. Und dieser Dua ist sowieso, also das Gute, was du in diesem Leben bekommst, ist sowieso nur beschränkt. Gerade wenn es etwas Diesseitliches, was weltlich ist, was du verlangst. Und das Dritte ist, wenn das eine nicht war und das andere nicht, dann wird dir an Schlechtem so viel abgehalten, wie du um Gutes gebeten hast. Das heißt auf jeden Fall, du hast um was Gutes gebeten, Allah subhanahu wa ta'ala wendet von dir etwas Schlechtes ab. Und jetzt soll noch jemand sagen, mein Dua wurde nicht erhört. Wie soll er das sagen? Er kann er gar nicht wissen. Weil dein Dua kann sein, er wird erhört, indem du eigentlich hättest gestern krank sein müssen, wurdest du aber nicht, weil Allah hat dich gesund gemacht. Du hättest eigentlich die Treppe runterfliegen müssen, bist du aber nicht gefallen, weil Allah subhanahu wa ta'ala hat aufgrund eines Duas dich davon abgehalten. Du weißt gar nicht, wie viel Schlechtes Allah subhanahu wa ta'ala von dir abgewandt hat. Das weißt du gar nicht. Ja? Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam auch, oder hat uns beigebracht, dass man auf keinen Fall sagen soll, ich habe Dua gemacht und mein Dua wurde nicht erhört. Plus, guckt mal den Plan an, den Allah subhanahu wa ta'ala hier verwirklicht hat. Die Sache mit, yani all das als Vorbereitung für Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, den Islam. Die Sache seinem Urgroßvater Hashim da. Wie er die Handelskarawanen und wie er die Stämme miteinander vereint hat, ja, damit es dort Sicherheit gibt. Und noch vorher, gehen wir noch weiter zurück, die Kaaba, das Bauen der Kaaba, dann die Samsam und die unglaubliche Geschichte von Ibrahim, Ismail und Hajar a.s. und so weiter und so fort, damit nachher Muhammad sallallahu alaihi wasallam kommt zu dieser Gemeinschaft als einer von ihnen und sie zu La ilaha illallah aufruft. Das heißt, der Plan ist so unglaublich, dass man ihn im Nachhinein verstehen kann, aber wenn man damals da gewesen wäre, hätte man ihn nie verstehen können. Ja, und deswegen auch wir, wenn wir Allah subhanahu wa ta'ala um etwas bitten, dann müssen wir vorsichtig sein und nicht voreilig sein und nicht immer denken, warum hat mir Allah das nicht gegeben? Und es kann sein, dass das gar nicht gut für dich gewesen wäre und Allah subhanahu wa ta'ala macht dir das dann im Jenseits klar. In diesem Leben verstehst du es noch nicht, weil das zu hoch für dich ist. Wie dem auch sei, liebe Geschwister, zu der Gunsterweisung Allahs für die Quraysh gehört auch, was wir heute in der Khutbah gehört haben, und zwar, dass Allah Azza wa Jal am Tag, an dem er Himmel und Erde erschaffen hat, hat er die Monate zu 12 Monaten festgelegt und 4 davon als heilig bezeichnet. Hurum, Haram. 4 Monate, in denen kein Krieg begonnen werden darf. Okay? In diesen 4 Monaten, das sind Dhul-Qi'dah, Dhul-Hijjah, Muharram, diese 3 Monate, der 11., der 12. und der 1., die kommen hintereinander. Und dann kommt der 7. Monat mitten im Jahr, Rajab. Okay? Und das ist eine Sache, die kann man sich eigentlich auch gar nicht vorstellen. Yani wie kann es sein, dass die Araber der gesamten Halbinsel einigen sich darauf, dass in diesen 4 Monaten darf man keinen Krieg führen? Und keiner kommt auf die Idee, andere zu betrügen und sagen, wir machen es trotzdem. In diesen 4 Monaten, wer kommt, wird durchgelassen. Gibt es keine Raubüberfälle, kein gar nichts. Damit, warum? Damit die Leute Hajj machen können. Ich meine, Dhul-Hijjah alleine würde nicht ausreichen. Man hat einen Monat vorher dabei, Dhul-Qi'dah, damit man mehr Zeit hat. Und man muss nach Hause auch wieder gehen. Nach Dhul-Hijjah, Muharram, wieder nach Hause gehen. Und Rajab mitten im Jahr, auch als zusätzlicher Monat für Leute, die Umrah machen wollen. Ja, das ist eine Hikma. Allahu a'lam, warum es genauso ist. Aber das ist eine der Hikam, eine der Weisheiten, warum diese 4 Monate. Und dann natürlich, wenn es ihnen nicht gefallen hat, diese 4 Monate, haben sie sich teilweise geeinigt zusammen. Muss ich auch mal vorstellen. Wenn sie wollten unbedingt Krieg führen, haben sie gesagt, okay, passt auf, wir wollen jetzt Krieg führen. Also verschieben wir die Monate einfach. Wir haben jetzt zum Beispiel Muharram. Jetzt dürfen wir nicht, ne? Ja gut, dann tauschen wir einfach Muharram mit dem nächsten Monat. Ja, der nächste Monat ist halal, dieser ist haram. Dann machen wir jetzt einfach den folgenden Monat und den nächsten Monat machen wir dann wieder, machen wir ein Muharram, holen wir es sozusagen nach, das Ganze. Und Allah sagte, das nennt man Nasi' oder Nasi'a. Und Allah sagt, inna man Nasi'atu in Ziyadatun fil Kufr. Also das ist nichts anderes als noch mehr Kufr für euch, das, was ihr da gemacht habt. Ihr könnt nicht einfach verändern, was Allah gemacht hat. Allah hat festgesetzt so, nur weil du den Namen änderst, ändert es ja nichts an der Tatsache. Und die haben damit aber sehr oft gespielt, die Leute von Quraysh. Die haben immer mal einen Monat zurück, bevor verschieben, sodass eigentlich hätte sein können, dass alles jetzt durcheinander ist, dass wir gar nicht mehr wissen, wo wir sind. Aber Alhamdulillah, unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er die Abschiedspilgerfahrt, die Predigt gehalten hat, hat er ja gesagt, dass alles im rechten Rahmen ist. Also er hat dann gesagt, dass alles dass es genauso ist, wie Allah subhanahu wa ta'ala es erschaffen hat und die Zeit genauso ist, wie Allah es damals festgelegt hatte. Also machen wir uns deswegen keine Sorgen machen. Aus dieser Sura, liebe Geschwister, lernen wir, wie gewaltig Allahs Plan ist, subhanahu wa ta'ala, und dass man vieles von den Weisheiten erst versteht, nachdem es passiert ist. Und deswegen dürfen wir nicht so wie die unwissenden Menschen sein. Wir dürfen nicht sagen, weil wir es nicht verstehen, kann es nicht richtig sein oder kann es nicht weise sein. Nein, alles, was Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt, alles, ob es Gutes ist für uns oder Schlechtes ist für uns, es gehört zur Weisheit und zum Plan Allahs subhanahu wa ta'ala. Dann zweitens, dass wir dankbar sind für die Ni'ma, die Allah uns gegeben hat. Allah azza wa jalla macht klipp und klar, dass du demjenigen danken sollst, der dir die Gunst erwiesen hat, der dir die Ni'ma gegeben hat. Tayyib, jede Ni'ma kommt von Allah, also gebührt auch Allah der gesamte Dank. Dann lernen wir daraus, liebe Geschwister, dass Allah subhanahu wa ta'ala derjenige ist, der Sicherheit gewährleistet und den Hunger und den Durst stillt. Es gibt keine Armee der Welt, die Sicherheit irgendwo gewährleisten kann. Auch wenn eine Armee aufgestellt ist in einem Land, um sozusagen für Sicherheit zu sorgen, derjenige, der für Sicherheit letztendlich sorgt, ist Allah subhanahu wa ta'ala und niemand anderes ist dazu imstande. Niemand. Genau das Gleiche. Hunger und Durst ist ein Elend, das es in der heutigen Welt in vielen Ländern gibt. Und die Menschen haben es nicht geschafft, dass kein Mensch durstet und kein Mensch Hunger hat. Obwohl Allah subhanahu wa ta'ala genug Rizq herabgesandt hat und genug Rizq aus der Erde hervorkommen lässt. Und daran scheitert es nicht. Es liegt nicht an der Anzahl der Menschen auf der Welt, sondern Allah subhanahu wa ta'ala hat bestimmt, dass es solche Menschen gibt, die arm sind, und solche Menschen gibt, die reich sind, und solche Menschen gibt, die hungern, und solche Menschen gibt, die dursten, und manche sind satt und andere sind, ihr Durst ist gestillt. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, den wir darum zu bitten haben, wenn es um den Rizq geht. Wa sallallahu wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katira. طيب bevor wir weitermachen